Der Löwenzahn ist der gleiche wie zu Hause. Und auch die Lerchen. Jetzt, als alte Frau, ist sie in den Satz hineingewachsen, den ihr Mann 40 Jahre zuvor immer gesagt hat. Der Löwenzahn in ihrem Dorf sei der gleiche wie der Löwenzahn bei ihm zu Hause, in der Ukraine, von wo er dahergelaufen gekommen war. Und auch die Lerchen, hat er immer gesagt. Und in Bayern, von wo seine Urgroßeltern nach Russland eingewandert waren und wohin er ursprünglich hatte zurückwandern wollen, ohne von dieser Heimat mehr als den Namen zu kennen, gab es sicher auch solchen Löwenzahn, solche Lerchen. Sicher haben auch die Urgroßeltern ihres Mannes irgendwann diesen Satz gesagt, weitere 70 oder 80 Jahre zuvor. Sie fragt sich, ob die Sätze unterwegs sind zu den Menschen oder umgekehrt, oder ob die Sätze einfach nur warten, bis sich irgendwer ihrer bedient, und fragt sich gleichzeitig, ob sie nichts Besseres zu tun hat, als sich solche Dinge zu fragen. Flausen, denkt sie, und dann weiß sie wieder, dass sie nichts Besseres zu tun hat. Sie blickt auf den Hocker, auf dem ihre krummgebogenen Beine liegen. Der ist mit dem gleichen roten Kunstleder bespannt wie der Sessel, auf dem sie sitzt. Wahrscheinlich, denkt sie, werden die Sätze einfach irgendwann alle erreicht und mal von dem, mal von jenem gesprochen, da oder dort, wie eben auf einer Flucht allen alles gehört. Denn der Gang der Dinge und Menschen war wohl, umgerechnet aufs Leben, im Grunde genommen immer der gleiche wie auf der Flucht. Im Frieden war es die Armut und im Krieg war es die Front, die die Menschen vor sich herschob wie eine lange Reihe von Dominosteinen. Einer schlief in des anderen Betten, benutzte dessen Kochzeug, aß die Vorräte auf, die der andere hatte stehen lassen müssen. Nur enger wurde es in den Zimmern, je mehr Bomben fielen. Angekommen ist sie schließlich hier, in diesem Garten, und wenn der Gong sie zum Essen ruft, hält sie für möglich, dass dieser Gong sie schon damals gerufen hat, als sie ihrem Hof endgültig den Rücken kehrte und sich mit den drei Enkeln, einem Federbett und einem blau gesprenkelten Kochtopf auf den Weg machte. Wenn man angekommen ist, heißt die Flucht dann immer noch Flucht? Und wenn man auf der Flucht ist, kommt man dann jemals an? Ihr Mann war vor dem allen gestorben. Wenn sie von seinem Tod zurückblickt auf den Unfall mit dem Kleereiber, scheint es ihr, als sei sein Sterben schon damals durch einen Nebeneingang eingetreten, ohne sich zu erkennen zu geben. Auch das Zerreißen des Brautschleiers ihrer Tochter war so ein Eintreten dessen, was bevorstand, durch den Nebeneingang. Aber weil eben damals die Zeit war, wo alles bevorstand, konnte sie es noch nicht erkennen. Jetzt, da sie alt ist und nur noch lebt, um am Leben zu sein, ist alles gleichzeitig da. Jetzt, da sie alt ist, könnte die Verletzung ihres Mannes der Grund dafür gewesen sein, dass sie sich in ihn verliebte. Und die Musik, die er spielte, als er in ihrem Dorf ankam, hätte ihre Wurzeln in seinem frühen Tod. Ihre Tochter wiederum saß vielleicht schon damals, als sie noch mit ihr schwanger war, gemeinsam mit ihr im Backofen und hielt ihre Hand, als sie dort eingesperrt war wegen ihrer Liebe zu dem Dahergelaufenen, dem Vater des Kindes, das sie im Leib trug. Und, wenn man es so betrachtete, war ganz sicher sie der Grund für sein Daherlaufen gewesen, noch bevor er sie kannte. Während sie zurückschaut, verschwistert sich die Zeit mit sich selbst und wird flach. Nacheinander geht alles nur, solange man am Leben ist, um einem Kind einen Splitter aus dem Fuß zu ziehen, den Braten rechtzeitig aus dem Ofen zu nehmen oder ein Kleid aus einem Kartoffelsack zu nähen. Aber von Schritt zu Schritt wird auf der Flucht das Gepäck weniger und das, was man zurücklässt, mehr. Und irgendwann hält man an und sitzt nur noch. Und dann ist gerade noch das Leben vom Leben übrig. Und alles andere liegt in vielen Gräben vieler Straßen, in einem Land, das so groß ist wie die Luft. Und sicher gibt es dort auch diesen Löwenzahn, diese Lerchen. So einen heiratest du nicht, hatte ihre Mutter gesagt und sie für einige Tage in den Backofen gesperrt. Als sich herausstellte, dass sie schon schwanger war, holte die Mutter sie wieder aus dem Backofen hervor und sagte nur, den Postboten, den Förster, den Oberfischmeister hättest du kriegen können.